Also vielleicht so ein bisschen zu mir, zur Person, wieso ich das eigentlich mache. Ich habe 2 Jahre lang in einer geschlossenen akuten Psychiatrie gearbeitet, also 2 verschiedene Stationen, in 2 verschiedenen Psychiatrien, jeweils auf geschlossenen akuten Stationen. Und dort halt eben mitbekommen, wie mit Menschen umgegangen wird in der Psychiatrie, wenn sie in Krisen sind, wenn sie auf eine geschlossene Station kommen, also dass sie halt eben ihnen nicht erlaubt wird, einfach zu gehen und sie dann praktisch eingesperrt werden dort. Die verschiedenen Zwangsmaßnahmen der Psychiatrie habe ich halt eben dort auch kennengelernt, also Fixierungen, zwangsweise Verabreichung von Psychopharmaka. Und daraufhin habe ich für mich ganz klar festgestellt, so, das ist eigentlich nicht eine Umgehensweise, die ich als irgendwie die passende empfunden habe für Krisenarbeit oder ja, für Menschen in Krisen, wenn sie sind. Und daraufhin habe ich nach Alternativen gesucht und bin dann im Wecklaufhaus Villa-Stöckle fündig geworden in Berlin. Und habe dort vor 3 Jahren angefangen zu arbeiten, so einen relativ typischen Werdegang dort genommen, als Praktikant angefangen, dann noch Dienste gemacht, wenn jemand im Urlaub gewesen ist oder krank gewesen ist. Und mittlerweile arbeite ich dort als ständig Beschäftigter mit einem Schwerpunkt auf Öffentlichkeitsarbeit. Genau, und zum Vortrag. Mir selber ist es eigentlich total wichtig, dass immer wieder so, da diese ganze Theorie und eigentlich auch die Praxis kommt halt eben aus so linken Zusammenhängen, aus linksradikalen Zusammenhängen, das auch wieder da zurückzubringen, weil innerhalb der letzten Jahrzehnten kann man durchaus sagen, dass eigentlich so nicht mehr präsent war innerhalb der Linken. Und ich dann immer wieder feststelle, dass es halt eine große Sensibilität und Bewusstsein innerhalb der Linken vorhanden ist, wenn es um Sexismus geht, Rassismus, Antisemitismus und Ähnlichem. Aber wenn es halt um Psychiatrisierung geht oder Vorgehensweisen in der Psychiatrie, ist oftmals so eine ja, große Hilflosigkeit vorhanden, dass man halt nicht sich erklären kann oder damit nicht umgehen kann, wenn jemand irgendwie total am Durchdrehen ist oder verrückt werden ist, sondern eher dann man sich sagt, gut, man kennt sich jetzt damit nicht aus und deshalb ist es eher jetzt was für einen Professionellen oder Experten in der Hinsicht. Und das wundert mich halt immer wieder, dass da, wenn es um Psychiatrie geht, eine hohe Kritiklosigkeit besteht innerhalb der Linken. Und zugleich möchte ich halt innerhalb vom Vortrag so Anknüpfungspunkte wieder aufbauen zu Linken und Linksradikalen. Die verschiedenen Theorien, die ich vorstellen werde, sind einmal von Ronald Lang, David Cooper und dann noch von Franco Basaglia. Die haben alle in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts hauptsächlich ihre Theorien entwickelt und auch die Praxis ausprobiert. Und ich finde jetzt alle 3 Theoretiker, da kann man sich ein bisschen was davon abschauen oder anknüpfen und aufbauen, aber finde jetzt auch bei allen 3 viel zu kritisieren. Wenn ich jetzt innerhalb des Vortrages irgendwie von psychischer Krankheit oder von Schizophrenie oder so etwas spreche, dann aufgrund dessen, da die selber davon so gesprochen haben, für mich selbst lehne ich aber dieses Modell der psychischen Krankheit ab. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich sage, diese Leute, das ist ja alles in Ordnung und das gibt es gar nicht oder so etwas, sondern klar, denen geht es auch nicht gut und die leiden auch sicher unter diesen Zuständen, aber ich finde es halt überhaupt nicht hilfreich, dann mit so einer Diagnostizierung von einer psychischen Krankheit damit umzugehen und eher empfinde ich das als sehr behindernd und stigmatisierend. Es gibt so einen roten Faden innerhalb von dem Vortrag, wo 3 Punkte sind, wo alle was dazu gesagt haben. Das ist zum einen, was ist die Diagnose, Kritik an ihr, beziehungsweise den Prozess, wenn jemand mit so einer psychischen Krankheit etikettiert wird. Zum zweiten, wie definieren sie eigentlich die Phase, die als schizophren betitelt wird, was geschieht in dieser mit den Menschen? Und zum dritten, welche Praxis folgt eigentlich daraus aus der Distanzierung von den üblichen Vorgehensweisen in der Psychiatrie? Literatur oder sowas habe ich jetzt leider nicht mit, aber wenn ihr da interessiert seid, euch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann kann ich euch eigentlich den Antipsychiatrie-Verlag empfehlen, der auch in Berlin ansässig ist und der hat halt ein breites Sortiment an Werken zur Antipsychiatrie. Falls ihr jetzt irgendwie zu leise sein sollte, zu schnell oder nuscheln sollte, könnt ihr natürlich gerne irgendwie jederzeit reinschreien. Nach links sprechen? Ja. Nein, Quatsch. Anfangen möchte ich mit so einem kurzen Abriss der Geschichte der Psychiatrie. wie die Psychiatrie eigentlich entstanden ist, um damit einen Zusammenhang herzustellen zwischen Psychiatrie und Kapitalismus und da eben auch die Entstehungsgeschichte der Psychiatrie weitgehend doch sehr unbekannt ist. Und zwar entstand die Psychiatrie in Deutschland als moderne Wissenschaft und Institution im 17. Jahrhundert. 1620 wurde in Hamburg das erste Zuchts-, Arbeits- und Korrektionshaus aufgebaut. Und darin wurden dann alle Bettler, Vagabunden, Besitz-, Arbeits- und Berufslose, Verbrecher, politisch auffällige, Verrückte, Idioten und Sonderlinge interniert. Also eigentlich alle Menschen, die man nicht auf den Straßen haben wollte. Das Wichtige an diesen Häusern war, man hat die Menschen nicht eingesperrt aus einem Glauben, man könnte ihnen helfen oder sie von einer bestimmten Krankheit zu heilen, sondern das wurde gemacht, um sie vom Müßiggang abzuhalten, damit sie eben diesen Häusern arbeitstätig werden und für die Wirtschaft auch ihren Beitrag dazu leisten. Nach dem 30-jährigen Krieg bildeten sich dann immer mehr spezielle Einrichtungen aus innerhalb von Deutschland und das war auch sehr prägend für Deutschland, also so Narrenhäuser, Findelhäuser, Waisenhäuser, das gab es in anderen Ländern nicht. Und dann wurden auch im Laufe der Jahre die Menschen, die man dort eingesperrt hatte, verliehen an Fabrikbesitzer als billige Arbeitskräfte, was dann wiederum vom erstarkenden Bürgertum kritisiert wurde, aufgrund dessen, dass es Zwangsarbeit war. Aus einem nicht sehr progressiven Ansatz, sondern es wurde Zwangsarbeit insofern kritisiert, da sie nicht effizient sei. Und es wurde gefordert, eine Arbeit, die aus eigener Motivation entsteht, die dann auch viel produktiver ist und eher wünschenswert war vom Bürgertum. Daraufhin musste natürlich erstmal geschaut werden, wen man da alles eingesperrt hat in diese Häuser. Und die Bettler und Obdachlosen wurden entlassen. Die Kinder von ihnen wurden auch entlassen und eigenen Institutionen zugeführt, wo sie dann zu zukünftigen Arbeitnehmern ausgebildet wurden. Die Kriminellen sind auch entlassen worden, kamen ins Gefängnis, wo sie dann wiederum aber auch durch erhöhte Arbeitsamkeit es schaffen konnten, schnell entlassen zu werden. Und übrig blieben dann eben die armen Verrückten und armen Irren. Und die Verhaltensweisen, die man ihnen beobachtet hatte, nämlich unvernünftig, unberechenbare und störende Handlungsweisen, die wurden dann im Laufe der Jahre immer mehr als die Sicherheit und Ordnung gefährdend eingestuft. Und im 17., eigentlich im späten 18. Jahrhundert dann, wurde dann der Auftrag dieser Häuser verändert, insofern, dass nun die Ordnung und Sicherheit der Gesellschaft gewahrt werden sollte durch diese ehemaligen Arbeits- und Korrektionshäuser. Und auf diesem Auftrag, die gesellschaftliche Ordnung und Sicherheit zu wahren, ist dann daraus die Institution Psychiatrie entstanden. Nun, ohne wirkliche Überleitung würde ich einen Schritt 200 Jahre später machen, zur Antipsychiatrie. Die ist, wie bereits gesagt, in den 60er und 70er Jahren vor allen Dingen entstanden. Der erste erwähnenswerte Name dann ist Ronald Laing. Der hat mit 28 Jahren 1960 sein erstes Werk veröffentlicht, Das geteilte Selbst, und bereits in dem Buch für die Psychiatrie revolutionäre Schritte begangen, in dem er nicht davon ausgegangen ist, das ist eine Krankheit und das ist irgendetwas, womit man sich nicht auseinandersetzen muss, wenn jemand als schizophren diagnostiziert wird, sondern für ihn war ganz klar, das sind Verhaltensweisen, die man nachvollziehen kann, die bedeutungsvoll sind und die auch notwendig sind in bestimmten Lebenssituationen. Dafür verwendet er dann noch so einen Ansatz, der sich sehr auf Sartre beruft und den er selbst als existenziellen phänomenologischen bezeichnet. Und er fordert dann, dass man, um sich hineinversetzen zu können in diese Menschen und auch verstehen zu können, was da passiert, zum einen, dass man das Fachvokabular der Psychiatrie ablehnt, da dieses Fachvokabular einen Menschen untersuchen will, zum Beispiel, der in seiner Person gespalten sein soll, aber mit diesem Vokabular der Psychiatrie nichts anderes macht, als den Menschen wiederum in verschiedene Einteilungen zu spalten. Also zum Beispiel untersucht man dann die Psyche unabhängig vom Körper oder man macht das wie Freud, dass man den Menschen spaltet in Ich, Es und Über-Ich. Und da sagt halt Lane ganz deutlich, damit kann man niemals nachvollziehen, was da eigentlich passiert und wieso Menschen solchen Verhaltensweisen nachgehen. Er fordert im Gegensatz dazu, den Menschen in seinem kompletten Weltsein, wie er es sagt, zu betrachten. Also das heißt, dass man eben nicht den Menschen spaltet in verschiedenen Einheiten, sondern auch noch die sozialen Hintergründe mit einfließen lässt in die Analyse des Menschen. die Ansprüche sind also relativ hoch für die damalige Zeit, für seine Arbeit. Und er kann sie auch erstmal nicht erfüllen. Er bleibt eigentlich in dem geteilten Selbst 1960 noch ziemlich in typischen psychotherapeutischen Vorgehensweisen hängen und erstellt dann auch verschiedene neue Einteilungen für den Menschen und analysiert diese wiederum und spaltet eben den Menschen auch wiederum in verschiedene Einheiten. Aber er wird dann von Jahr zu Jahr immer antipsychiatrischer, was sich darauf begründet, dass er eben selber Psychiater war und alltäglich mitbekommen hat, wie mit Menschen in der Psychiatrie umgegangen wurde. Theoretisch wirklich fundiert macht er das allerdings nicht. Also es gibt in keinem seiner Werke so eine deutliche Analyse oder Theorie, wieso er eigentlich immer mehr die Psychiatrie ablehnt und was das Gegenkonzept dazu ist. 1964 geht er dann gemeinsam mit einem Kollegen, A. Esterson, einen auch relativ neuen Schritt, in dem er den sozialen Hintergrund von Menschen mit einer sogenannten Schizophrenie untersucht. Das war zu dem Zeitpunkt auch die erste Untersuchung, dass man die Familienhintergründe eines Menschen mit einer Schizophrenie untersucht hat. Und sie sind davon ausgegangen, wenn man den Menschen innerhalb von seinen sozialen Hintergründen untersucht, also vor allem die Familie, die ja sehr prägend ist, dann sind Verhaltensweisen, die zunächst als sehr verrückt erscheinen, total nachvollziehbar. Wenn man es aber außerhalb von diesen sozialen Kontexten macht, dann erscheint es für jemanden als ja, sehr abnormal und verrückt. Und diesen Schritt, die sozialen Hintergründe mit einfließen zu lassen in der Theorie, haben sie als ähnlich neuartig und revolutionär angesehen wie den damaligen Schritt vom Mittelalter zur Renaissance, als man nicht mehr davon ausgegangen ist, dass ein Mensch von Dämonen und bösen Geistern besetzt war, sondern davon ausgegangen ist, dass es ein medizinisches Problem ist. Innerhalb von dem Werk gibt es dann in Wahnsinn und Familie mit Esterson eine deutliche Stellungnahme von Lange zu psychischer Krankheit und Schizophrenie, also seine Aussage dazu, was da eigentlich stattfindet. Und da möchte ich jetzt länger zitieren. Es ist klar, dass Schizophrenie eine soziale Angelegenheit ist, insofern als 1% der Bevölkerung, langes Leben vorausgesetzt, damit rechnen muss, als schizophren diagnostiziert zu werden. Seit Jahren bemühen sich Psychiater herauszufinden, was den so diagnostizierten Leuten gemeinsam oder nicht gemeinsam ist. Die Ergebnisse sind bisher nicht überzeugend. Keine allgemein akzeptierten, objektiven, klinischen Kriterien für die Diagnose von Schizophrenie sind entdeckt worden. Weder im vorpsychotischen Persönlichkeitsbild noch bei Verlauf, Dauer und Auswirkungen ist Übereinstimmung entdeckt worden. Jede forschbare Ansicht wird von maßgeblichen Leuten vertreten, wenn die Frage gestellt wird, ob es sich bei Schizophrenie um eine Krankheit oder um eine Gruppe von Krankheiten handelt und ob ein identifizierbarer, organischer, pathologischer Befund gefunden worden ist oder jemals gefunden werden wird. Es gibt keine pathologischen, anatomischen Befunde nach dem Tod. Es sind keinerlei organische Strukturveränderungen im Verlauf der Krankheit festgestellt worden. Es gibt keine physiologischen, pathologischen Veränderungen, die mit diesen Krankheiten in Beziehung gebracht werden könnten. Es gibt keine allgemein anerkannte Art der Behandlung, die sich als wertvoll erwiesen hätte. Höchstens vielleicht eine fortgesetzte, sorgfältige Pflege von zwischenmenschlichen Beziehungen. Schizophrenie liegt in der Familie, hält sich aber nicht an ein deutliches genetisches Gesetz. Sie scheint sich normalerweise auf die physische Gesundheit nicht negativ auszuwirken und bei entsprechender Pflege durch andere führt sie nicht zum Tod oder zu einer Verkürzung des Lebens. Sie kommt bei allen Konstitutionstypen vor. Sie wird nicht mit irgendwelchen anderen bekannten physischen Beschwerden in Verbindung gebracht. Es ist äußerst wichtig, sich klarzumachen, dass der diagnostizierte Patient nicht an einer Krankheit leidet, deren Ursache unbekannt ist, es sei denn, er kann das Gegenteil beweisen. Er ist ein Mensch, der merkwürdige Erfahrungen macht und oder sich merkwürdig benimmt, gewöhnlich vom Standpunkt seiner Verwandten und von seinem eigenen Standpunkt aus betrachtet. Das Fazit nun von dem Ganzen ist, dass der diagnostizierte Patient an einem pathologischen Prozess leidet, ist entweder eine Tatsache, eine Hypothese, eine Annahme oder ein Urteil. Die Frage, die sich natürlich bei Lange dann stellt, wenn er das untersucht hat und für ihn das etwas Sinnvolles war und Nachvollziehbares. Als was hat er das dann eben verstanden, was da stattfindet, wenn jemand verrückt wird? Und Lange hat auch verschiedene praktische Projekte aufgebaut. Das erste, was er gemacht hat, war in den 60er Jahren Kingsley Hall. Das war im Grunde sowas wie eine große WG, Die haben eben ein Haus angemietet in London und dort haben viele Menschen unter einem Dach zusammengelebt, ohne eine Hierarchie zwischen Personal und Bewohnerschaft, sondern man hat einfach gemeinsam unter einem Dach gelebt und wenn es jemandem ganz gut ging, dann hat der oder diejenige sich eben um die Leute gekümmert, denen es nicht so gut ging. Das hat sich dann so knapp 2 bis 3 Jahre lang gehalten und aufgrund dessen, dass sie keine Finanzierungsgrundlage hatten, wurde dann dieses Projekt geschlossen. Im Anschluss hat dann Lang noch verteilt über London antipsychiatrische WGs gegründet, wo man Zuflucht finden konnte vor der Psychiatrie und dort halt eben nicht eine psychische Krankheit diagnostiziert wurde. Dort gab es auch keine Psychopharmaka, keine Zwangsbehandlung oder Ähnliches, was eben die typische Herangehensweise der Psychiatrie ausmacht. Er sagt nun, dass im Rückblick Menschen, die so eine Erfahrung durchgemacht haben, und da bleibt er eigentlich ziemlich oberflächlich und sehr schwammig und wird nicht präzise, es als eine Bewegung nach innen, unten und zurück mit einer Wende am tiefsten Punkt und dann nach außen, oben, vorwärts in die Welt beschrieben haben. Also wie gesagt, nicht wirklich sehr deutlich. Aber was er erlebt hat, ist, dass innerhalb von Familien und innerhalb von der Psychiatrie solche Erfahrungen, so eine Zustände von Verrücktheit meistens nicht über den Anfang hinauskommen, sondern bereits ziemlich früh gestoppt werden. Und innerhalb von seinen Haushalten hat er es eben erlebt, dass Menschen so eine Verrücktheit durchgegangen sind, bis zu einem Zeitpunkt, wo ein Psychiater von einer Gesundung sprechen würde. Und das ohne Elektroschock, ohne Psychopharmaka, ohne Psychotherapie oder dergleichen, wie es in der Psychiatrie angewendet wird. Das kann dann ein paar Stunden dauern, kann aber auch ein paar Tage, Wochen, Monate oder Jahre andauern und ist eben davon geprägt, dass es den Menschen in dieser Zeit mal besser geht und mal schlechter. Und wenn sie dann aber aus dieser Verrücktheit wieder zu einem relativ stabilen Leben zurückkommen, dann war das für ihn ziemlich deutlich, dass diese Menschen dann auf einem erhöhten Lebensniveau weitergelebt haben. Das zentrale Verständnis nun davon, was da stattfindet, ist, dass er davon ausgeht, es ist nicht eine Krankheit, sondern es ist eine Art von einer Heilung, ein Prozess, der notwendig ist, wenn jemand zum Beispiel innerhalb seiner Lebensgeschichte Erfahrungen der Gewalt gemacht hat. Und um diese dann zu verarbeiten, ist so eine Verrückung von der Normalität notwendig, um sich damit durch dieses Verhalten und innerhalb dieser Krise auseinandersetzen zu können. Das Tragische oder Paradoxe daran ist natürlich, dass die übliche Herangehensweise und die übliche Behandlung in der Psychiatrie eben gerade darin besteht, Menschen zu hindern, verrückt zu werden und sie relativ schnell dann in diesem Prozess zu stoppen und zu behandeln, dass sie sehr schnell wieder zurückkommen zu einer Normalität mit verschiedenen Mitteln, ob das jetzt Psychopharmaka-Einsatz ist oder zu der damaligen Zeit noch sehr verbreitet Elektroschock und Psychochirurgie. Und mit diesem Standpunkt, dass es nachvollziehbar ist, was da passiert und dass es auch Sinn ergibt und notwendig ist, hat er eben den Grundstein gelegt für die Antipsychiatrie, für die Weiterentwicklung der Theorie und der Praxis, hat aber bis zu seinem Tod abgestritten, dass er selber jetzt eine antipsychiatrische Theorie aufgebaut hat und auch, dass er sich als Antipsychiater zählen würde. Das hat er auch bis zum Ende abgestritten. Allerdings ist eben auf diesem Ansatz dann die Theorie weiterentwickelt worden. Er selbst ist dann eigentlich immer esoterischer geworden und hat dann sogenannte Geburtskanaltherapien gemacht, wo er es Menschen in seiner Therapie ermöglichen wollte, bewusst ihre Wiedergeburt und Geburt zu erleben, was dann spätestens auch der Zeitpunkt war, wo er für die Antipsychiatrie nicht mehr wirklich gebrauchbar war. Und meine Kritik an ihm ist eigentlich schon, dass er sagt, er möchte den Menschen betrachten in seinem kompletten Konzept seiner Welt und hat also soziale Hintergründe mit einfließen zu lassen in seiner Theorie, aber zum Beispiel niemals den Bezug hergestellt hat zum Kapitalismus. Und genau das hat ein enger Mitarbeiter von ihm dann aber gemacht, nämlich eine Verbindung und einen Schulterschluss zwischen Theorien der Neuen Linken, der 68er-Generation und der Antipsychiatrie. Bevor ich aber jetzt David Cooper vorstellen werde, gibt es erstmal Fragen zu Lang oder Verständnisfragen oder so? Oder? Ich habe eine Frage oder andere, die ich habe gedacht, der wird schon sagt, dass auch das Gestehen krank machen kann, also dass es nicht nur irgendwelche Verletzungen sind, aber er hat halt jetzt speziell den Kapitel, vielleicht täusche ich mich. Ich bringe die manchmal durcheinander, aber ich habe schon gedacht, dass er das auch im Seher hat. Dass es nur Kindheitsmauer als also na, das hat er so deutlich eigentlich nie gesagt. Also er hat schon gesagt, so soziale, verschiedene sozialen Erlebnisse so sind wichtig daran. Muss jetzt nicht unbedingt ein Kindheitstrauma sein oder so etwas, kann auch viele andere Sachen sein, die dann dazu führen, dass jemand eben verrückt wird. Aber er hat nie deutlich gesagt, jetzt, es liegt am Kapitalismus oder am System, in dem man lebt. So. Das hat er nie deutlich gemacht. David Cooper war ein Mitarbeiter von Ronald Lang. Er hat sich später dann mit ihm verstritten, aufgrund dessen, dass Lang immer esoterischer geworden ist und Cooper immer mehr sich politisiert hat. David Cooper war es auch, der zum ersten Mal das Wort Antipsychiatrie erwähnte und sich selbst als Antipsychiater verstand. 1967 in seinem ersten Werk Psychiatrie und Antipsychiatrie sagt er, dass er auch aufgrund seiner eigenen Erfahrung als Psychiater und wie er es erlebt hat, dass in der Psychiatrie umgegangen wird mit Menschen, für ihn ziemlich schnell deutlich wurde, dass es innerhalb der 60er Jahre eine antipsychiatrische Theorie und auch Praxis geben muss. Und die wirkungsvollste Art und Weise, so eine Theorie aufzubauen, ist, wenn man sich den wichtigsten Problemkomplex einer Wissenschaft vornimmt. Im Falle der Psychiatrie wäre das die Schizophrenie. Und er versucht nun, wie die Schizophrenie verstanden wird in der Psychiatrie, zu delegitimisieren und aufzuzeigen, dass es eben so von der wissenschaftlichen Hinsicht und Betrachtungsweise eben nicht stimmt, dass es eine Krankheit ist und nicht nachvollziehbares Verhalten. Er möchte ergründen, wie es zu der Bezeichnung kommt, Schizophrenie, wer sie gibt, was es bedeutet für denjenigen oder diejenige, die damit abgestempelt wird mit so einer Diagnose und was es bedeutet für den oder diejenige, die damit jemand diagnostiziert. Er fragt dann auf einer relativ einfachen Ebene, wer ist eigentlich gesund und wer ist krank? Gesund ist man laut Definition von Experten, wenn man sich eine Reihe von gesellschaftlichen Normen anpasst. Gesund ist man also dann, wenn man es geschafft hat, nicht in die Psychiatrie interniert zu werden. Fraglich sind dann allerdings für ihn auf dieser Grundlage Fakten wie Vergasung von Geisteskranken, chirurgische Verstümmelung, zerstörte Gehirne durch Elektroschock. Er hat dann eben in seinem ersten Werk in Psychiatrie und Antipsychiatrie untersucht, was passiert, wenn jemand eine Diagnose bekommt, also eine Diagnose der psychischen Krankheit, und für sich festgestellt, dass irgendjemand dann sagt, du bist psychisch krank, damit wird davon ausgegangen, dass innerhalb eines Menschen ein bestimmter Krankheitsprozess abläuft und zunächst passiert so lange nichts, bis jemand Professionelles auftritt, also eine Psychiaterin oder ein Psychiater. Und diese Person beschäftigt sich dann mit dem Krankheitsprozess innerhalb einer Person. Und wichtig ist in dem ganzen Geschehen, dass eigentlich der Mensch dahinter, der diesen Krankheitsprozess in sich trägt, relativ ja, unrelevant wird. Also es geht dann tatsächlich nur noch um den Krankheitsprozess innerhalb einer Person und den Psychiater oder die Psychiaterin, die sich damit auseinandersetzt und den Auftrag hat, diesen Krankheitsprozess zu stoppen oder zu beenden. Immer wieder erwähnt auch Cooper und ist ziemlich zentral in seinem Werk die Familie. Zunächst geht er davon aus, dass die Familie eigentlich diejenige ist, die psychische Krankheiten erfindet und herstellt. Und zwar insofern, dass Familien immer dann psychische Krankheiten benötigen, wenn ein Mitglied der Familie versucht, selbstständig zu werden, autonom zu werden und aus der familiären Harmonie auszuscheren. Da psychische Krankheiten Symptome benötigen, erfindet dann die Familie bestimmte Symptome, also Verhaltensweisen des Kindes werden dann als krank abnormal definiert, was aber auch Verhaltensweisen sein können, die für eine bestimmte Entwicklungsstufe ziemlich normal sind, wie halt eben, dass man sich an Grenzen stößt, dass man auch mal aggressiver ist, Sexualität auslebt und in bestimmten Familien ist selbst das nicht gestattet. Und aufgrund dessen wird dann so eine psychische Krankheit erfunden. Für die damalige Zeit war das sicher auch ein ziemlich neuer Ansatz innerhalb von der Psychiatrie, aber von heutiger Sicht kann man schon deutlich sagen, das Modell, das er von Familie gehabt hat, war ein ziemlich vereinfachtes, ein pauschalisiertes Und niemand würde heutzutage noch so eine Theorie irgendwie aufbauen oder damit um die Ecke kommen und sagen, psychische Krankheiten sind ein Produkt der Familie, die diese finden. Er selber sagt auch, dass solche Krisen positiv sind und beruft sich damit auf Ronald Laing, dass eben Zusammenbruch in bestimmten Lebenssituationen notwendige Vorbedingungen sind für einen Erneuerungsprozess von einem Menschen und auch Verzweiflung und Kummer für die Entwicklung der Persönlichkeit erforderlich sind. Und wenn man sich vorher dann einmischt in so einen Prozess, das nicht hilfreich ist, sondern Menschen daran hindert, bestimmte Erfahrungen und bestimmte Krisen durchschreiten zu können, die dann dazu führen, dass jemand mit etwas sich auseinandersetzen kann und verarbeiten kann. Praktisch gesehen hat er dann auch versucht, diese Theorie umzusetzen. Er selbst hat eine psychiatrische Station geleitet innerhalb von einem großen Psychiatriekomplex und vordergründig der Leitung gesagt, er wird jetzt mal so ein paar einzelne Veränderungen dort nachvollziehen und irgendwie verschiedene kleine Reformen auch ansetzen möchten. Aber im Hinterkopf hat er die ganze Zeit gehabt, dass er auf jeden Fall das ganze System der Psychiatrie dort abschaffen möchte, eher das revolutionieren möchte und hat dann auch schrittweise genau das getan, dass er zunächst die typische Tagesstruktur der Psychiatrie abgeschafft hat. Also es gab keine bestimmten Uhrzeiten mehr, wo jemand aufstehen musste oder schlafen gehen musste. Auch die Tagesangebote und die Therapien wurden bei ihm dann abgeschafft auf der Station. Und die Hierarchie zwischen Personal und den Patienten und Patientinnen hat er dann versucht, so flach wie möglich zu gestalten. Was dann dazu geführt hat, innerhalb von kurzer Zeit, nach einigen Monaten, dass sich einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschwert haben bei der Leitung der Klinik. Und daraufhin musste eben David Cooper wieder diese Psychiatrie zum ursprünglichen Zustand zurückführen, also wieder höhere Hierarchien aufbauen und auch Tagesstrukturen einführen und auch eher stringenter und eher wieder strenger mit diesen Menschen umzugehen auf diesen Stationen. Aber er hat auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, innerhalb dieser paar Monate, dass es für viele Menschen eine Hilfe war, dass er nicht so ein festes Programm aufgestellt hat, sondern die erstmal ihre Verrücktheit ausleben konnten. Also dass die zuerst natürlich knalle verrückt gewesen sind und da ganz viele Sachen gemacht haben, die für Außenstehende überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Aber wenn sie dann so einen bestimmten Punkt erreicht haben, dass sie dann auch wieder den Schritt zurückgegangen sind, aus eigener Intention heraus wieder ein stabiles Leben sich aufbauen zu wollen. Im Anschluss darauf hat er dann noch gemeinsam mit Laing diese WGs verstreut über London auch aufgebaut und betreut. 1971 in Tote Familie ist dann der erste Zeitpunkt und das erste Mal, dass er die antipsychiatrische Theorie verknüpft mit den Theorien der Neuen Linken. Also versucht hat, das mit einem Neomarxismus anzureichern, aber man ziemlich deutlich merkt, dass er vom Marxismus jetzt nicht so die Ahnung hat und dass auch eher alles sehr vulgär-marxistisch ist bei ihm. Und bei Tod der Familie 1971 ist auch eigentlich das Werk, wo er selber dabei verrückt geworden ist, wenn er das geschrieben hat. Und deshalb ist das Buch dann so eine Mischung aus schlüssigen Analysen, verwirrenden Gedanken und mitunter spirituellem Geschwafel, was aber auch das einzige Buch ist von ihm, wo so etwas vorkommt. Ansonsten ist er immer sehr bemüht, Theorien aufzubauen, die dann zu untermauern und darzulegen, wieso genau diese richtig sind. Und innerhalb von diesem Tod der Familie gibt es auch so mehrere Äußerungen, die er macht, die aus heutiger Sicht zutiefst zu kritisieren sind. Die werde ich auch nachher noch kurz zitieren. Auch hier kommt wieder die Familie vor als zentrale Einheit innerhalb seines Werkes, nun aber in einer anderen Rolle und zwar als Kern des Kapitalismus. Er sieht die Familie als eine Form innerhalb des Kapitalismus, die sehr praktisch ist, um zum einen Macht auszuüben und Kontrolle auszuüben und auch, dass man so familiäre Strukturen immer wieder findet innerhalb der Gesellschaft, also in der Gewerkschaft, in der Schule, in der Universität, in Krankenhäusern und im Speziellen eben auch in der Psychiatrie. erfordert nun, dass man nicht sich einfach brutal oder roh irgendwie von der Familie trennt, sondern dass man es schafft, mit Unterstützung von außen möglichst auf einen gleichwertigen Stand zu kommen mit seiner eigenen Familie. Und darin sieht er bereits, wenn man es schafft, seine eigene Erziehung, diese zu reflektieren und die Erziehung auch zum gewissen Sinne abzubauen und auch die Sozialisierung, die man anbei bekommt innerhalb der Gesellschaft, diese auch abzubauen oder zumindest zu reflektieren, dann sieht er so einen entscheidenden Schritt der Gegengewalt gegen das System. Die Lösung für die Psychiatrie wird nun auch immer mehr, zwar sagt er immer noch, so eine antipsychiatrische Gemeinschaft ist notwendig und die sollte so aussehen, dass 30 bis 40 Leute zusammenleben und innerhalb von so einer Gemeinschaft sollte dann auch keine Hierarchie bestehen zwischen Personal und den Leuten, die in so einer Gemeinschaft leben. Das Wichtigste als Kern dieser Einheit ist dann, dass Menschen eben verrückt werden dürfen, auch so in Krisen leben dürfen und niemand sich da einmischt und sagt, jetzt hör mal auf, irgendwie so verrückt zu sein und das ergibt gar keinen Sinn, du redest gerade total in Schwachsinn, sondern eben eher Leute sich dabei unterstützen, dabei bleiben und einem bewusst ist, zwar geht es mir scheiße oder sowas, aber immer ist jemand da, der, wenn ich Hilfe brauche, für mich da ist. Zur Unterstützung. Aber diese Definition, was für ihn eigentlich hilfreich ist gegen die Psychiatrie, wandelt sich dann dahingehend, dass er mehr und mehr davon ausgeht, eine Revolution ist vonnöten. Insofern, dass, und hier sieht man nochmal deutlich, dass er eher vulgärmarxistisches vorgeht, dass wenn genügend Menschen innerhalb der ersten Welt verrückt werden, die erste Welt auch nicht mehr kontrollierbar sein wird und daraufhin wird dann eine Revolution ausbrechen. Nun kurz zu diesen zwei Zitaten, die ich zutiefst zu kritisieren finde, zutiefst kritisierbar sind auch. Das eine ist, das echte Führerprinzip dagegen wird von Männern wie Fidel Castro und Mao Zedong verkörpert, die führen und es zugleich fast ablehnen zu führen, indem sie die Qualität der Führerschaft nach außen auf andere verteilen, sodass sich das Denken von Millionen von Menschen durch deren eigene Führerqualität belebt und dass jeder Einzelne zum einzigartigen Anstoß des Kampfes wird. Und das Zweite, wo ich auch dazu sagen möchte, das ist eine einmalige Aussage von ihm, kommt so in seinen späteren Büchern nicht mehr vor. Die emotionale Neigung zum Faschismus ist heute erschreckend verbreitet. Faschismus ist heute nicht mehr bloß Sache der Miliz, der Polizei und Geheimpolizei, die im Interesse des krisenden Monopolkapitalismus brutal gegen Andersdenkende vorgehen. Heute verwandeln sich schon die gemeinnützigsten Institutionen unserer Gesellschaft in einer Weise, zu Institutionen der Unterdrückung, die einem die Gaskammern von Auschwitz als naiven, stümperhaften Massakerversuch erscheinen lassen. Der letzte zionisierte Atemzug ist nichts als der Beginn der Folter, was natürlich ja, eine krasse Art und Weise ist, den Holocaust und die Shoah zu relativieren. 1977 geht er seinen eingeschlagenen Weg weiter, verbindet die antipsychiatrische Theorie mit dem Neomarxismus weiter und nun wird eben jeder Mensch, der verrückt ist, für ihn ein politischer Dissident und jeder Wahn ist auch für ihn eine politische Aussage. Zugleich wehrt er sich aber dagegen, das Ganze zu romantisieren oder zu idealisieren. Also ihm ist durchaus bewusst, dass jemand, der verrückt wird, dem eine psychische Krankheit diagnostiziert wird, darunter leidet, es diesen Menschen nicht gut geht und insbesondere, wenn jemand dann in der Psychiatrie ist, natürlich nicht die Gesellschaft verändern kann, aber verrückt zu werden ist für ihn etwas, was durchaus gesellschaftsverändernd ist und revolutionär, insofern, dass diese Menschen dann die Sozialisierung und die Erziehung in diesem Prozess abbauen und reflektieren. In diesem Werk 1977 ist auch zum ersten Mal, dass er seine Theorie eigentlich nochmal in so einen größeren Rahmen verortet. Und zwar bezieht er sich da auf Agnes Heller, eine Schülerin von George Lukács, die unterschieden hat zwischen zwei verschiedenen Versionen und Formen der Revolution. Zum einen die politische Revolution, die auf infrastruktureller Basis geschieht. Und die zweite Revolution ist dann die soziale, die vor allen Dingen sich wehrt gegen Unterdrückung durch Institutionen. Diese zwei Formen der Revolution sollten auch nicht irgendwie so geschehen, dass man sagt, man macht zuerst die politische und danach ergibt sich das automatisch mit den Institutionen, dass sie nicht mehr unterdrückend vorgehen werden, sondern ähnlich wie man vom Patriarchat davon ausgeht, man muss bereits vorher und im begleitend zur Revolution auch patriarchale Strukturen bekämpfen, geht Heller davon aus, dass man bereits im Vorfeld und zugleich soziale Revolution betreiben muss, also die Unterdrückung durch die Institutionen vollzogen werden, möglichst bekämpft werden sollten. Und innerhalb von dieser sozialen Revolution verortet dann David Cooper die Antipsychiatrie, sagt, dass Antipsychiatrie und antipsychiatrische Praxis Beitrag der sozialen Revolution ist. Schließlich 1978 in Sprache der Verrücktheit durchschreitet dann seine Theorie nochmal so eine Metamorphose und es wird ziemlich rund. Und wenn er jetzt von Verrücktheit spricht, meint er Verrücktheit als ein Verhalten, das eigentlich jedem Menschen auch obliegt als mögliche Option in seinem Verhalten. Aber dieses Verhalten wird innerhalb von unserem System unterdrückt und ist nicht erwünscht. Insofern vor allem auch, dass innerhalb vom Kapitalismus ist klar, dass die Menschen arbeitsfähig sein sollten und arbeitstätig. Und wenn eben jemand verrückt ist, der nicht sich 8 Stunden an Fließband stellen kann und irgendwas zusammenschrauben kann oder so etwas, sondern da ist ganz klar, die können nicht arbeitstätig sein, die gehen Verhaltensweisen nach, die zunächst nicht erklärbar sind. Und deshalb muss das unterdrückt werden als mögliche Handlungsweise des Menschen. Wenn er von Verrücktheit spricht, dann meint er seine eigenen Möglichkeiten von Verrücktheit, möchte dafür sensibilisieren und auch ein Bewusstsein dafür schaffen, im Gesprächen und im Dialog mit anderen Menschen, dass die sich auch bewusst werden, dass sie durchaus auch Möglichkeiten des Verrücktwerdens in sich tragen. Hier erwähnt er auch nochmal, wieso er eigentlich zur Antipsychiatrie gekommen ist. Und zwar hat er innerhalb der 50er Jahre mitbekommen, wie innerhalb der Psychiatrie Psychochirurgie angewendet wurde, also die sogenannte Lobotomie, in der man bestimmte Anteile des Gehirns, vor allem im Vorderlappen des Gehirns, durchschnitten hat, weil man davon ausgegangen ist, dass innerhalb dieser Areale des Gehirns die Bereiche sitzen, die jemanden verrückt machen lassen und die auch so verrückte Verhaltensweisen verursachen. Und daraufhin wurden halt eben die Nervenstränge chirurgisch innerhalb des Vorderlappens durchschnitten. Was wiederum natürlich dazu führte, dass diese Menschen eigentlich dann auf dem Lebensniveau gelebt haben, das als geistig behindert eingesehen werden kann. Und natürlich sind auch ganz viele andere Verhaltensweisen und Teile dieses Menschen dabei zerstört worden. David Cooper hat dann mitbekommen, wie innerhalb von Psychiatrien das einmal gemacht wurde. Und im Anschluss waren die Menschen immer noch knalleverrückt, woraufhin eben das dann ein zweites Mal gemacht wurde und ein drittes und ein viertes Mal. Und zugleich hat er einen Chefarzt kennengelernt, der, um seinen Tag zu beginnen, erstmal in die Psychiatrie gegangen ist, im Morgenrock, und sich dann 3 bis 4 verschiedene Patienten und Patientinnen geschnappt hat und diese elektrogeschockt hat. Und dann konnte er eben seinen Tag beginnen. Und der war dann auch so krass drauf, dass, als er im Urlaub gewesen ist, kurz zurückgeflogen ist in die Psychiatrie, sich auch nochmal so 4, 5 Leute geschnappt hat, auch diese wiederum Elektroschock hat und dann wieder zurückgeflogen ist in seinen Urlaub. Und das war jetzt nicht, weil er der einzige Kompetente gewesen wäre, der Elektroschocken konnte oder durfte, sondern eben aus so einem tieferen Bedürfnis heraus, jemanden zu elektroschocken. Das hat er erlebt. Und aufgrund dessen war ihm dann ziemlich klar und bewusst, dass innerhalb der 60er Jahre sich so eine antipsychiatrische Bewegung konstituieren muss. Und dabei ging es ihm aber nicht nur um die Frage von offenkundiger, gewaltsamer Behandlungsformen, sondern um das ganze Funktionieren einer Psychiatrie als Macht für den Staat. Und da sagt er auch nochmal ganz deutlich, dass die Begründung für den Anfang der Antipsychiatrie eigentlich war, dass die Probleme unserer Seele und unseres Körpers durch die Kontrollbedürfnisse des Kapitalismus geschaffen werden und deshalb die Lösung auch nur eine politische sein kann. Hier zum Schluss stellt er dann nochmal dar in 4 Punkten, was Antipsychiatrie eigentlich ausmacht. Zum ersten ist es die Umkehrung der Spielregeln des psychiatrischen Spiels, Abwehr der ärztlichen Macht, wie sich in der Diagnose verkörpert, Umkehrung der ärztlichen Macht, also wie sich in geheimen Krankenakten dokumentiert, im System der Zwangseinweisung, in der Schlüsselgewalt und in irrationalen medizinischen Pflegetechniken. Zum Zweiten Beseitigung der hierarchischen Autoritätsstrukturen innerhalb der Psychiatrie, wobei dann anerkannt werden sollte, dass die zentrale Autorität dem oder der Verrückten obliegt und die Funktion des Arztes oder der Ärztin beschränken sich dann darauf, Einmischung von außen abzuwehren, Verhütungsmittel auszugeben und zu schweigen. Drittens ist die vorsichtige Nichteinmischung, um Erfahrungen zu erschließen, statt sie zu verschließen. Was bedeutet die Abschaffung aller Formen von Schocktherapie, Abschaffung der Psychochirurgie, Absetzung von massiven Dauerdosierungen durch Psychopharmaka und eben vor allen Dingen die Anerkennung des Rechts, unter allen Umständen Nein zu jeglicher Behandlung sagen zu können und dann auch diese gehört wird und auch umgesetzt wird. Damit hat eigentlich David Cooper zum großen Teil die Antipsychiatrie beeinflusst und definiert. Vor allen Dingen hat er eben die Politisierung der Antipsychiatrie nochmal hergestellt, hat auch enge Kontakte gehabt zur Frankfurter Schule, mit Marcuse verschiedene Kongresse auch veranstaltet. Im Grunde finde ich aber, dass er jetzt nicht so viel anders vorgegangen ist als die Psychiatrie. Er hat auch die Menschen versucht, zwar zur Selbstbestimmung zu führen und ihnen die Freiheit zurückzugeben, aber das hat er eben aus dem Standpunkt heraus, dass er es auch gemacht hat, ohne die verschiedenen Psychiatrie-Patienten und Patientinnen zu fragen, ob sie das überhaupt möchten. Also er hat auch über ihre Köpfe hinaus entschieden, die brauchen das jetzt, die brauchen jetzt ein System, wo nicht irgendwie Zwangsmaßnahmen stattfinden, sondern sie ohne Gewalt leben können, auch diese Krisen durchschreiten können. Und vor allen Dingen hat er das vertreten eben, dass da er diese Menschen angesehen hat als quasi Revolutionäre und damit sie auch einbinden wollte für revolutionäre Zwecke, also sie instrumentalisieren wollte für Gesellschaftsveränderungen. Zuletzt möchte ich jetzt noch Franco Basaglia vorstellen. Der war vor allem in Italien tätig, auch in den 60er und 70er Jahren und wurde aufgrund seiner Praxis vor allem bekannt. Innerhalb von Italien gab es aber ganz viele andere, die auch antipsychiatrisch tätig gewesen sind. Der war nicht der Einzige, sondern es waren schon ganz viele Leute. Er ist aber eigentlich der berühmteste Antipsychiater von Italien, was ich auch noch gleich darlegen werde, wieso. Er hat verschiedene Psychiatrien geleitet, unter anderem eine Psychiatrie in Görz. Und nun möchte ich kurz vergleichen, wie diese Psychiatrie geleitet wurde, bevor er dort tätig geworden ist und dann zwei Jahre nachdem er dort verschiedene Reformen angesetzt hatte. Görz ist eine Psychiatrie mit 550 Patienten, mit 8 Abteilungen und diese waren alle 8 geschlossen. Bevor Basaglia dorthin gekommen ist, gab es Gitter an den Fenstern und nach dem Essen um 5 musste man schlafen gehen, auch im Sommer, wenn die Sonne noch schien. Den ganzen Tag lang mussten Zwangsjacken getragen werden, auch nachts. Dann wurde man ans Bett geschnallt an Händen und Füßen. Man durfte nicht raus, nur in den Garten, wo man dann wiederum an eine Bank oder an einen Baum festgebunden worden ist. Bis zum Abend, wo dann diese Fesseln wieder gelöst worden sind und dann man hineingeholt wurde. Es gab eine Therapie, die sich Maske nannte. Und zwar war das so ein großes Tuch, das einem um den Kopf gebunden wurde. Dann ziemlich fest das Ganze angezogen worden ist. Und man bekam so lange kaltes Wasser ins Gesicht geschüttet, bis man ohnmächtig geworden ist. Wovon man sich eine therapeutische Wirkung erhofft hat. Es gab eine einheitliche Anstaltskleidung für die Patientenschaft und eine separate Kleidung für das Personal, damit diese unterscheidbar waren. 1962, zwei Jahre nachdem Basaglia die Leitung übernommen hatte, gab es nun im Gegensatz zu früher ganz viele Menschen dort, die dort gelebt haben in der Psychiatrie, die nicht mehr nach Hause wollten. Er hat von diesen 8 Stationen 6 Stück geöffnet, hatte aber von Anfang an auch vor, diese restlichen 2 zu öffnen. Und hat zunächst eben aus diesen 8 Stationen sich angeschaut und Vermutungen angestellt, welche von diesen Menschen jetzt noch nicht bereit wären für eine Station mit offener Tür und diese dann zusammengefasst auf diese 2 geschlossenen Stationen. aber hat niemand Neues mehr dort aufgenommen, sondern nur abgewartet und geschaut, was passiert, wenn der 6 Station gleichzeitig öffnet. Und daraufhin ein paar Jahre später auch diese restlichen 2 Stationen noch geöffnet. Es gab einen Chor dann innerhalb von Görz. Es gab eine eigene Schule. Vor allen Dingen hat er es ermöglicht, den Patienten und Patientinnen arbeiten zu gehen. Und zwar nicht auf so einem Niveau, das man von heute kennt, in Arbeitstherapien, in Psychiatrien, wo, was weiß ich, zum Beispiel ein Holzkasten gebaut wird oder Schmetterlinge ausgeschnitten werden, sondern man konnte dort durchaus Handlungen und Arbeit nachgehen, die komplizierter waren, wo man auch sich selbst damit identifizieren konnte. Und die wurden dann auch entlohnt auf einem Niveau, das zwar nicht gleichwertig ist zu einem normalen Arbeitsverhältnis, die Entlohnung, aber immer sehr darauf bedacht war, so hoch wie möglich die Menschen dann zu vergüten. Vor allem hat er aber auch einen einheitlichen Einheitslohn eingeführt, der allen zugekommen ist und nicht nur den Leuten, die arbeiten gegangen sind. Also auch Leute, die halt nicht arbeiten konnten oder nicht wollten, haben wöchentlich eine Entlohnung bekommen. Es gab dann auch verschiedene Tanzveranstaltungen, manchmal auch Ausflüge, eine eigene Patientenzeitung. Jeder konnte anziehen, was sie oder er wollte. Auch hat er eine Amateurfußballmannschaft eingeführt. Zäune oder Gitter wurden abgeschafft. Es gab keine Zwangsmaßnahmen mehr. Nur in seltenen Fällen wurde dann noch Psychopharmaka eingesetzt und in sehr, sehr seltenen Fällen auch Elektroschock. Und das Wichtigste in seinem Konzept war, dass er Versammlungen eingeführt hat. Und zwar bis zu 50 Stück pro Woche, wo man sich dann in verschiedenen Konstellationen getroffen hat. Und Hintergrund dieser Versammlung war, dass er erreichen wollte, dass die Patienten und Patientinnen wieder selbstbestimmt entscheiden können, was passiert in der Psychiatrie, wie diese gestaltet wird, dass sie merken, ihre eigene Stimme hat auch Auswirkungen auf die Psychiatrie. Und eigentlich hatte er immer von Anfang an vorgehabt, eigentlich die Leute in der Psychiatrie dazu zu bringen, dass sie zu rebellieren gegen diese Strukturen und protestieren und sich dagegen auflehnen, so behandelt zu werden in der Psychiatrie. Das hat er dann einige Jahre lang gemacht in der Psychiatrie in Görz, war auch relativ anerkannt in Italien, aber immer wieder gemerkt, dass er sich dann in einem gewissen Widerspruch befindet. Zum einen die Psychiatrie als Institution abzulehnen und sie zugleich zu verwalten, zum einen psychische Krankheiten abzulehnen und zugleich sie zu behandeln, Therapien abzulehnen und zugleich sie auszuführen. Das hat dann dazu geführt, dass er doch sehr verzweifelt gewesen ist und sich gefragt hat, ob das Ganze überhaupt noch einen Sinn ergibt, was er da macht. Er wollte eben ganz klar dieses psychiatrische System revolutionieren und nicht so einzelne Reformen ausprobieren, sondern für ihn war klar, wenn er jetzt verschiedene Reformen macht, dann führt es eigentlich nur dazu, dass dieses System der Psychiatrie innerhalb des Kapitalismus nur auf einer höheren Funktionsebene dann funktionieren wird. Daraufhin ist er ziemlich konsequent vorgegangen, indem er einfach die Psychiatrie geschlossen hat, in der er gearbeitet hat, und ist in die Politik gegangen, wo er dann 1978 es erreicht hat, dass mit dem Gesetz 180 alle Psychiatrien in Italien geschlossen wurden, was bis heute auch noch so ist. Also es gibt in Italien keine eigene Institution Psychiatrie. Allerdings gibt es psychiatrische Stationen auf Allgemeinkrankenhäusern und verschiedene ambulante Maßnahmen gibt es auch in Italien. Aber eine eigene Institution Psychiatrie, die gibt es seit 1978 nicht mehr. Und in diesem Gesetz 178 ist auch ganz klar festgelegt, dass jemand eingewiesen werden kann in der Psychiatrie, höchstens für 2 bis 3 Wochen und dann muss der oder diejenige dann entlassen werden. Hört sich jetzt erstmal ganz gut an, aber natürlich ist auch klar, dass innerhalb dieser psychiatrischen Station auf den Allgemeinkrankenhäusern nach wie vor es Zwangsbehandlungen gibt, nach wie vor die Leute eben auch weggesperrt werden können. Zwar nur jetzt für eine kurze Zeit, 2 bis 3 Wochen, aber trotzdem kann das eben noch dort passieren. Abschließend kann man jetzt natürlich sagen, dass all diese 3 Theoretiker hauptsächlich was zur Psychiatrie gesagt haben in den 50er, 60er und 70er Jahren. Aber sie haben sich eigentlich auch schon zu dem Zeitpunkt auseinandergesetzt mit den Veränderungen der Psychiatrie. Also, dass die Psychiatrie nicht mehr Psychochirurgie ausgeführt hat, dass nicht mehr Elektroschock angewendet wurde und dass eben die Psychopharmaka Einzug nahmen in der Psychiatrie. dass dadurch auch einige Maßnahmen um einiges softer geworden sind und auch die Patienten und Patientinnen mehr einbezogen wurden in der Behandlung. Und das haben sie aber auch zugleich kritisiert und deutlich gesagt, im Grunde ist diese neue Psychiatrie, die sogenannte Sozialpsychiatrie heutzutage, nichts großartig anderes als die Psychiatrie vorher. Zwar sind die Behandlungsformen um einiges humaner geworden, aber die Grundsäulen der Psychiatrie, nämlich dass das Personal entscheidet, ob jemand krank ist oder nicht, und das Personal nach wie vor entscheidet, wann jemand gehen darf oder nicht, zumindest auf geschlossenen Stationen, hat sich bis heute nicht verändert. Jetzt möchte ich ganz kurz noch von aktuellen antipsychiatrischen Gruppen und Institutionen erzählen. Es gab so einen einschneidenden Schnitt innerhalb der antipsychiatrischen Bewegung in den 80er Jahren. Und zwar war das der Zeitpunkt, wo in den 80er Jahren dann nicht mehr nur Professionelle innerhalb der Antipsychiatrie gewirkt haben, sondern hauptsächlich die Antipsychiatrie durch selbst Betroffene aufgebaut wurde und sich konstituiert hat. Und deshalb wurde diese Bewegung dann die neue Antipsychiatrie genannt, was jetzt kein offizieller Begriff ist, sondern von einem, der vor allen Dingen tätig war in der neuen Antipsychiatrie, Peter Lehmann, formuliert wurde. Und die Irrenoffensive war dann 1980 die erste Psychiatrie-betroffene Gruppe, die sich gegen die Psychiatrie gestellt hat. Die haben sich in Berlin gegründet und haben 1980 dann ein Haus besetzt, wo sie dann Menschen ermöglicht haben, vor der Psychiatrie zu fliehen und dort sich Unterschlupf suchen zu können und eben dann nicht diagnostiziert zu werden, auch nicht zwangsbehandelt zu werden, sondern einfach ihre Verrücktheit ausleben konnten. Das haben sie dann 2 Jahre lang gemacht. 1982 wurde dann dieses Haus geräumt, woraufhin sie erstmal knapp 3 Jahre lang ohne einen neuen Ort dastanden, bis sie dann mit dem Berliner Senat übereingekommen sind, eine Finanzierung gefunden haben und neue Räume beziehen konnten. Denen ihre Schwerpunkte waren zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen die Anerkennung, dass jeder Mensch das Recht hat auf den eigenen Tod, worin sie nochmal differenziert haben, dass sie eben gesagt haben, es ist jetzt nicht so, dass wenn jemand Stimmen hört und die ihm sagen, bring dich um, dass man dann auch sagt, okay, klar, du hast das Recht dazu, bring dich um. Sondern natürlich muss man dann differenzieren und auch bei so Menschen würden die dann auch eher versuchen, die davon abzuhalten. Oder wenn jemand Nahestehendes einem jetzt sagt, ich werde mich jetzt morgen umbringen, werden die auch nicht sagen, ja klar, hast ja das Recht dazu, mach's. Sondern in dem Fall insbesondere wird man eher versuchen, alles daran zu setzen, dass sich ein Mensch nicht umbringt. Aber auf jeden Fall ist für sie klar, dass jeder Mensch als Anrecht haben sollte auf den eigenen Tod und nicht bei der ersten Gelegenheit dann in die Psychiatrie eingewiesen wird. Zum Zweiten haben die so ein Dokument verfasst, das psychiatrische Testament, worin man seinen eigenen Willen festlegen konnte. Also zum Beispiel könnte man da reinschreiben, wenn ich in die Psychiatrie komme, möchte ich nicht, dass ich mit einem bestimmten Psychopharmaka behandelt werde oder möchte nicht an einer bestimmten Therapie teilnehmen. Und wenn das dann doch so gegen dieses Dokument gemacht wurde, dann konnte man auf Basis dieses psychiatrischen Testaments das Personal verklagen. Ich sage wahr, weil dieses psychiatrische Testament hat keine gesetzliche Grundlage heutzutage mehr. Allerdings haben sie daraufhin die Vorsorgevollmacht erfunden, die ziemlich ähnlich funktioniert. Auch da kann man seinen Willen festlegen und das einzige Neue daran ist, nun sucht man sich 2 Personen aus, die dann im Fall, wenn man in der Psychiatrie ist und seinen eigenen Willen nicht mehr äußern kann, vertretungsweise diesen Willen dann ausüben und versuchen, den zu bewahren. In den 90ern haben sie dann eine Reise gemacht in die USA und verschiedene antipsychiatrische Gruppen getroffen, woraufhin sie ihre Definition als Gruppe verändert haben zu einer Menschenrechtsgruppe. Sind also vom radikalen politischen abgekehrt und klagen nun Menschenrechtsverletzungen in der Psychiatrie an. Bis heute ist es auch so, dass sie als Menschenrechtsgruppe vor allen Dingen verstehen. Ja, und so Schwerpunkte aktuell in der Arbeit der Ehrenoffensive in Berlin sind vor allen Dingen gerade die Patientenverfügung, was ja ganz aktuell ist, dass eben im Bundestag, aber auch seit Jahren das verschleppt wird, eben so ein auch so ein Dokument, wo dann aber auf viel größerer Ebene jeder Mensch, wenn er in Kontakt kommt mit dem medizinischen System, seinen eigenen Willen festlegen kann und so die Selbstbestimmung der Menschen im Kontakt mit dem medizinischen System eher und zu weitgehenden Teilen gewahrt werden sollte, als bisher das der Fall ist. Und zum Zweiten ist es die UN-Konvention für Behinderte, wo die gerade dran arbeiten. Ist eigentlich ein ziemlich gutes Dokument, und zwar 2006 im Dezember hat die UN in New York so eine Konvention erstellt für Menschen mit Behinderung, worunter in Amerika auch Menschen mit einer sogenannten psychischen Krankheit zählen. Und innerhalb dieser Konvention wird ganz klar festgelegt, diese Menschenrechte müssen insbesondere auch bei Menschen mit Behinderung beachtet werden. Und vor allen Dingen ist innerhalb von dieser Konvention ein Paradigmenwechsel vollzogen worden zu dem Schritt, dass nun die Gesellschaft sich so verändern muss, dass nicht mehr wie früher es der Fall ist oder bis heute der Fall ist, wenn jemand seinen eigenen Willen nicht mehr äußern kann, jemand einfach eine gesetzliche Betreuung zur Seite gestellt bekommt und dann diese gesetzliche Betreuung dafür zuständig ist, den Willen dieser Menschen auszuüben, auch wenn gar nicht klar ist, was ist eigentlich dieser Wille, sondern nun muss sich die Gesellschaft so verändern, dass alles dafür getan wird, dass diese Menschen irgendwie ihren Willen äußern können, und der muss dann beachtet werden. Zugleich ist, wenn diese Konvention so umgesetzt wird, eigentlich die Basis für eine Zwangseinweisung in die Psychiatrie und für Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie gefallen, weil eben da ganz klar festgelegt ist, aufgrund einer Behinderung darf niemand in seiner Selbstbestimmung eingeschränkt werden. Im Moment sind ganz viele Länder dabei, diese Konvention zu ratifizieren. In Deutschland findet dieser Prozess auch gerade statt. Allerdings ist die deutsche Übersetzung ja relativ beschissen. Und zwar steht da noch nicht mal das Wort Selbstbestimmung mehr drin. Was natürlich eben eine der Möglichkeiten ist, so eine Konvention aufzuweichen, dass man einfach irgendwie in der Übersetzung einiges verändert. Und der Gesetzestext ist dann auch ziemlich simpel. Und zwar steht im ersten Paragraphen drin, dass diese Konvention so übernommen wird und zum Gesetz wird. Und der zweite Paragraph ist dann die Auseinandersetzung mit der Kostenfrage, und da steht eben drin, diese große gesellschaftliche Veränderung, die eigentlich verzogen werden soll, Kosten fallen dafür keine an. Was natürlich blanker Hohn ist. Und daraufhin ist jetzt gerade die Innenoffensive dabei, darauf aufmerksam zu machen, und die versuchen, dass dieser Gesetzestext so verändert wird, dass zum einen ganz klar ist, die Selbstbestimmung muss gewahrt werden und niemand kann mehr zwangsangewiesen werden in die Psychiatrie, und zum Zweiten, dass da deutlich auch drin steht, natürlich fallen Kosten dafür an, dass man die Gesellschaft so verändern muss, dass zum Beispiel ja, alle Busse, alle Einrichtungen etc. So umgestaltet werden, dass sie eben für Menschen mit Behinderung auch gerecht sind. Diese Konvention und dieser Gesetzesprozess wird aber auch in ziemlicher Kürze auch bald beendet werden. Und jetzt im November gibt es nochmal zwei Sitzungen, wo ja, es besprochen wird mit dieser Konvention, der Gesetzestext nochmal irgendwie an dem gearbeitet wird. Im Dezember gibt es dann nochmal eine Lesung, und zum 1. Januar 2009 soll es dann in Kraft treten, dieses Gesetz. Aus der Innenoffensive ist dann das Weckler-Forst Villa Stöckler entstanden, wo eben ich dran arbeite und eine ziemlich exemplarische Einrichtung der neuen Antipsychiatrie ist. Insofern, als sich die neue Antipsychiatrie dann abgekehrt hat von diesem utopischen Ziel, die Psychiatrie abzuschaffen, und nun das vordergründige Ziel wurde, sogenannte Freiräume aufzubauen, wo eben keine Zwangsbehandlungen stattfinden, wo auch niemand mit einer Diagnose der psychischen Krankheit abgestempelt wird, sondern einfach jemand drin leben kann und möglichst einem sehr großen Rahmen seine Verrücktheit ausleben kann. Da ist in den 80er Jahren die Innenoffensive nach Holland gefahren und hat sich verschiedene Häuser angeguckt, sogenannte Weckloff-Häuser, die jetzt nicht unbedingt antipsychiatrisch waren, aber relativ psychiatriekritisch. Und man hat sich dann dafür entschlossen, ein ähnliches Konzept in Berlin aufzubauen. In der Ausarbeitung dieses Konzeptes hat sich aber die Innenoffensive verstritten. Es haben sich dann zwei verschiedene Lager gegründet. Die eine Gruppe war dafür, dass es ein Haus wird, nur für Verrückte, ohne sogenannte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. Und die zweite Fraktion hat gesagt, ganz klar, da müssen auch Professionelle arbeiten, woraufhin sich dann die Innenoffensive gesplittet hat. Die zweite Gruppe, die davon überzeugt war, dass auch Professionelle arbeiten müssen in dem Weckloff-Haus, hat einen eigenen Verein gegründet, 1989, und zwar den Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt. der dann später zum Träger wurde des Weckelfhauses und es noch bis heute ist. Ich stelle mal ganz kurz das Weckelfhaus so in seinen Prinzipien vor, aber kann mal gerne dann später dazu ausführen. Also normalerweise stelle ich das Weckelfhaus alleine so in 1,5 bis 2 Stunden vor, weil es doch relativ komplex ist, wie wir arbeiten. Ich mache es mal jetzt in 5 Minuten, was natürlich klar ist, dass es um einiges vereinfacht ist. Das Wichtigste ist eigentlich bei uns in der Praxis, dass die Selbstbestimmung für uns so das oberste Ziel ist in der Arbeit. Das bedeutet zum einen, dass die Leute, die zu uns kommen, nicht eingewiesen werden können, sondern aufgrund ihres eigenen Wunsches zu uns kommen. Die müssen ganz klar sagen, sie möchten zu uns kommen. Im ersten Gespräch wird dann auch bereits gefragt, was eigentlich gerade die Situation bei denen ist, was sie gerade brauchen, wie wir sie dabei unterstützen können in ihren Krisen. Und diese verschiedenen Äußerungen, auch dann später im Aufenthalt, sind dann eben unsere Anleitung in der Arbeit. Und nicht, dass wir davon ausgehen, dass aufgrund unseres Studiums und unseres Fachwissens oder so etwas, wir denken, den Leuten geht es so und so und deshalb müssen sie sich an bestimmte gesellschaftliche Normen anpassen und dazu ist notwendig, dass sie diese Schritte nachvollziehen, sondern für uns ist Binden in der Praxis die Selbstbestimmung der Leute und ihre Bedürfnisse und Wünsche. Zum Zweiten, in der Abgrenzung von der Psychiatrie machen wir unsere Arbeit, soweit es geht, transparent. Was bedeutet, dass natürlich auch bei uns Aktenordner geführt werden über die einzelnen Personen, aber dann können die jederzeit reinschauen, können alles lesen, können auch das umschreiben und noch sagen, hier, das stimmt irgendwas nicht. Oder sich auch zu den Übergaben setzen, wenn es um sie geht. Und wenn es Kontakte nach außen gibt, ob das jetzt zu Ämtern ist oder zu Verwandten, wird normalerweise zuerst die entsprechende Person gefragt, ob das okay ist und was wir sagen dürfen und was nicht. Und erst dann erfolgt dieser Kontakt. Und Transparenz meint auch, dass wir in der Arbeit immer wieder auch sehr nahe liegend klar machen, was für ein aktueller Stand jemand hat im Haus. Also wenn wir zum Beispiel das Gefühl haben, dass die Zusammenarbeit mit jemandem von den Bewohnern und Bewohnerinnen gerade nicht so gut läuft und wir das Gefühl haben, wenn das so weitergeht in ein paar Wochen, dann wird es ziemlich kritisch mit dem Aufenthalt, dann machen wir das relativ nah und zeitnah dann auch transparent und sagen halt eben, was wir brauchen für unsere Arbeit, damit wir eher das Gefühl wieder haben, dass wir so einen Aufenthalt tragen können und fragen auch entsprechend, was die Leute dann brauchen, um weiter im Haus bleiben zu können. Also zum Beispiel, wenn jemand, sagen wir mal, 3 oder 4 Tage lang nichts isst, nichts trinkt und nicht mehr mit uns kommuniziert, dann ist schon ziemlich klar, dass wir eben sowas nicht allzu lange tragen können, sondern dann ja, uns das irgendwie so anschauen können, zwar 2, 3 Tage, und dann werden wir das auch sagen, okay, wir kriegen das halt gerade mit, was da abläuft, und wir können das auch irgendwie so tragen für eine gewisse Zeit, das kann dann mal 3, 4 Tage sein, aber natürlich stehen wir da in der Verantwortung und eben dann werden wir den Leuten zum Beispiel sagen, dass für uns zumindest bestehen muss eine gewisse Art von Kommunikation, ob die jetzt verbal abläuft, ob die über Zeichen abläuft oder ob die über Schrift abläuft, aber zumindest muss eine Kommunikation hergestellt werden zwischen dem Personal und der Bewohnerschaft. Und eben ist auch klar, dass jemand sich da nicht zu Tode hungern kann oder so etwas. Und das werden wir halt ziemlich schnell dann auch so den entsprechenden Leuten dann noch sagen, dass wir das eben 3, 4 Tage tragen, aber sich bestimmte Sachen verändern müssen. Wir natürlich auch dann nochmal die fragen, was brauchen die eigentlich, damit sie auch bei uns im Haus so leben können, wie sie sich's wünschen. Wenn wir dann feststellen, dass sich eben daran nichts verändert, dann werden wir halt immer öfter dann auch in Kontakt treten und den Leuten das halt sagen, dass sich das und das jetzt verändern muss und dass wir einen gewissen Zeitrahmen haben, bis sich das dann verändern kann. Und das werden wir dann halt immer öfter machen, bis halt eben der Zeitpunkt kommt, wo wir dann sagen, okay, wenn dich jetzt nicht irgendwie dahingehend irgendwie sich was verändert, dass du zum Beispiel wieder anfängst, was zu essen oder zumindest mit uns kommunizierst, dass wir dann auch ganz klar machen, okay, dann können wir leider das auch nicht mehr weiter tragen und müssen halt den Aufenthalt auch von unserer Seite beenden. Und das ist natürlich auch ganz klar, wir sind ein relativ kleines Projekt, bei uns können 13 Leute höchstens wohnen. Und unser Konzept ist natürlich, wie es bei jedem Konzept ist, nicht für alle Menschen irgendwie das Passende, sondern auch unser Konzept hat seine Grenzen. Und natürlich kommt es auch bei uns vor, dass wir einen Aufenthalt von unserer Seite aus beenden, was natürlich auch dazu führen kann, dass es in sehr vereinzelten Fällen jemand in die Psychiatrie eingewiesen wird. Ja, aber dann seid ihr keine Endlösung. Also ich muss da jetzt echt mal reinreden, weil ich finde das gerade so schrecklich, damit, dass du das so vorstellst als so was Schönes und dann gibt es Fälle, die durchs Raster fallen. Also das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Klar, also wir leben in einer gewissen Realität. Es gibt eine viel schlimmere Zwangseinweisung danach, die dann folgen. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Fälle eben dann nicht tragbar sind, oder? Ich meine, das ist ja nicht so vereinzelt, dass jemand einfach eben nicht kommunizieren will, eben in sich selbst gekehrt ist, eben nicht jetzt was essen will oder sonst irgendwas machen will, was ihr jetzt für richtig haltet. Also das wird schon häufiger vorkommen. Und es kommt vor, aber es ist nicht so häufig, so dass wir dann von unserer Seite sagen, okay, das geht jetzt gar nicht mehr. Klar kommt das vor und das ist aber ziemlich unterschiedlich, je nachdem, wer gerade halt im Haus wohnt, wie sich auch die Hausgemeinschaft gerade gestaltet, wie sich die dann gegenseitig die irgendwie ausbalancieren oder gegenseitig noch irgendwie hochsteigern. Und natürlich ist es keine Endlösung oder so etwas und das soll es auch gar nicht darstellen, sondern es soll eine Alternative darstellen. Und es ist klar, dass ein gewisses Konzept einfach nicht alles tragen kann. Wir sind halt, ein Haus für 13 Leute, da arbeiten irgendwie Leute in Zweierschichten. Also von dem her, natürlich haben wir so einen ganz guten Schlüssel vom Personal, aber auch das könnte man noch ausbauen und auch da könnte man, also zum Beispiel habe ich das Bedürfnis, ganz klar zu sagen, dass es im Grunde mehr von solchen Häusern braucht und auch mehr Häuser mit einem spezialisierten Konzept, zum Beispiel für Leute unter 18 Jahren. Bei uns können nur Leute kommen, aufgenommen werden, die über 18 sind. Oder zum Beispiel ein spezialisiertes Konzept für Leute, die vor allem mit Drogen irgendwie so ihr Problem haben. Und wir sind halt eben ein ganz spezielles Konzept. Und da kann man halt nicht erwarten, dass 80 Millionen Menschen innerhalb von dieses Konzeptes reinpassen. Das ist, finde ich, nur, also wenn wir so eine Ansicht hätten oder das irgendwie so naiv und idealisiert so darstellen würden, dann also wäre es einfach eine Vertuschung der Tatsachen. Das ist eine bestimmte Realität und auch da in der Realität gibt es halt Grenzen so und die, an die kommen wir auch natürlich, klar. So. Ja, gibt's also ein Idealkonzept der Antipsychiatrie? Ein Idealkonzept der Antipsychiatrie wäre, es gibt keine Psychiatrie mehr, es gibt irgendwelche Alternativen und vor allem gibt es einen gesellschaftlichen Wandel darin, wie in der Gesellschaft umgegangen wird mit Krisen. Also, dass wenn jemand durchdreht oder verrückt wird, nicht gesagt wird, okay, wir müssen dich jetzt irgendwo reinstecken und du musst so schnell wie möglich wieder irgendwie die Norm tragen, die hier gegeben ist in der Gesellschaft, die natürlich sehr breit ist und nicht so eng gefasst ist, aber zumindest musst du irgendwo da in diesem Konzept wieder reinpassen, sondern eben auch das sich dahingehend verändert, dass auch möglich ist, dass jemand mal ein paar Monate lang, ein paar Wochen lang nicht funktioniert und es dann halt eben nicht so damit umgegangen wird, dass gegen den Willen von diesen Personen was gemacht wird. So. Aber wo, in welchem Rahmen kann er dann nicht funktionieren? Also ich meine, wenn die Psychiatrie abgeschafft ist? Ich meine, man kann ihn ja dann nicht, also sich selbst überlassen. Wenn Menschen brauchen, nee, klar, so klar. Das sind ja oft, eben, das ist ja oftmals irgendwie so, dass die eben mit ihrem Alltag nicht mehr klarkommen und sagen, ich bin total überfordert damit, so, ich brauche jetzt Unterstützung. Eben, das sehe ich ja genauso, dass die auf jeden Fall Unterstützung brauchen, aber vor allem Dingen halt in dieser Unterstützung die Selbstbestimmung der Leute halt auch gewahrt werden sollte, so. Und es ist halt auch klar, dass, wie gesagt, wir sind halt ein Haus und wenn bei uns irgendwie so die Basisaufenthalt ist, einfach weg ist, dass wir natürlich nicht sagen können, hier gehe halt ins andere Wecklerhaus, sondern das ist halt das einzige Haus in der Art in ganz Deutschland und dann gibt es als Alternative halt nur noch die Psychiatrie, wo du sagen kannst, gut, so wie du jetzt drauf bist, können wir auch dir was anderes vermitteln und die in dieser Einrichtung werden aber ziemlich schnell dann sagen, hey, du bist ja total verrückt, geh in die Psychiatrie. Und es läuft dann leider darauf hinaus. So. Und da können wir auch nichts dann, also wir versuchen das, soweit es geht, zu tragen, machen alles mit, aber es wäre naiv zu sagen, dass irgendwie für alle der richtige Ort ist. Das ist es einfach nicht. Na, wir raten denen in keinem Fall zu einer Psychiatrie. Also wir sagen nicht von uns aus, dass, ja, jetzt wäre es ganz gut, wenn du in die Psychiatrie gehst. Sondern wir sagen dann einfach nur, okay, das ist jetzt gerade für uns innerhalb des Hauses so nicht mehr tragbar von unserer Seite. Ob das jetzt daran liegt, dass wir eben die Verantwortung auch tragen dann im Endeffekt, wenn zum Beispiel jemand bei uns im Haus stirbt, haben wir ganz klar die Verantwortung dafür und natürlich darf und sollte so etwas nicht passieren im Haus, was auch innerhalb des, also seit 1996 gibt es das Wecklerhaus und innerhalb der 13 Jahre ist es auch noch nie passiert, dass jemand im Haus gestorben ist und sich auch noch nie mit umgebracht im Haus. Und wenn jemand in die Psychiatrie dann geht, entweder gehen die halt auf eigenen Wunsch und sagen, ich möchte jetzt in die Psychiatrie gehen, dann suchen die sich halt selbst irgendwas aus oder wir haben verschiedene Erfahrungen und können sagen, gut, die Psychiatrie haben wir aus Erfahrung, dass die ein bisschen ja, toleranter oder so etwas umgehen mit Leuten in bestimmten Krisen. Aber meistens läuft es halt darauf hinaus, dass dann, also was heißt meistens, es kann auch darauf hinauslaufen, dass wir halt eben dann auch durchaus mal, wenn jemand total aggressiv wird und zum Beispiel jemand anderes von den Bewohnern attackiert, dass wir dann auch durchaus mal, es kommt nicht häufig vor, aber das kann auch passieren, dass wir dann die Bullen rufen müssen und dass die halt dann irgendeine Anweisung ja, veranlassen. Und dann geht es halt in die Psychiatrie, die zuständig ist für den bestimmten Bezirk innerhalb des, von Berlin. Also wir können nicht sagen, geht in die Psychiatrie, die ist ganz gut, sondern es kommt auch auf die Meldeadresse drauf an. Und das ist ja auch so ein, eigentlich so ein Punkt, der in der Psychiatrie ziemlich komisch ist. Also da hat man halt keine Wahlfreiheit. Kann man nicht sagen, ich gehe jetzt lieber zu der Psychiatrie oder ich gehe zu der. Sondern man muss halt, man ist in einem bestimmten Einkreisgebiet und dahin muss man dann zu der Psychiatrie, die dafür zuständig ist. Wenn es sich so um eine Zwangseinweisung handelt, ja, von der Polizei angeordnet. Genau. Aber wenn jetzt jemand von sich aus in die Psychiatrie überwechseln möchte, oder ist bei euch immer tragbar und es wird nicht anderes sein, kann er sich dann da eine aussuchen. Ich habe schon Unterschiedliches da erlebt. Also durchaus, dass die Leute dann in die Psychiatrie gehen und sich da eine aussuchen und dann dort auch aufgenommen werden, aber genauso gibt es, habe ich schon erlebt, dass die sich in die Psychiatrie ausgesucht haben, zu der gegangen sind und die dann nur gesagt bekommen haben, okay, du hast da und da deine Meldeadresse, deshalb musst du in die Psychiatrie gehen. Also eigentlich gibt es ein relativ strenges System, dass eben nach einer Meldeadresse eine Zuständigkeit von Psychiatrien sich begründet und man deshalb zu seiner zuständigen Psychiatrie gehen muss. Das ist ja auch innerhalb von Bundesländern so mit diesen Landespsychiatrien, die jetzt dies Jahr, da existieren ja noch einige davon und die haben halt auch ein bestimmtes Einzugsgebiet, wo halt klar ist, was weiß ich, Freiburg, Offenburg oder so etwas, die Leute, die dort irgendwie auffällig werden und von der Psychiatrie eingewiesen, von der Polizei eingewiesen werden in die Psychiatrie, die sollen dann zu der Psychiatrie überwiesen werden und Leute aus einem anderen Einzugsgebiet kommen in eine andere Psychiatrie. Genau, aber nochmal kurz weiter zum Wecklaufhaus. Also wir lehnen halt innerhalb von unserem Haus dieses Konzept der psychischen Krankheit ab, weil das vor allen Dingen dazu führt, dass man nur noch so Probleme und Nachteile sieht von den Menschen und für uns das viel wichtiger ist und das auch ganz deutlich so ist, dass halt eben selbst Menschen in krassen Krisen noch ihre Kompetenzen haben und ihre Ressourcen und wir halt ganz klar auf diese schauen möchten und diese fördern möchten und nicht so problemorientiert arbeiten. Zum Zweiten ist natürlich auch so eine psychische Krankheit, wenn die diagnostiziert wird, und natürlich gibt es auch Unterschiede in den verschiedenen Diagnosen, eine krasse Stigmatisierung und oftmals hinderlich für die Menschen in ihrem weiteren Berufsleben oder auch um soziale Kontakte herstellen zu können, ist es für die oftmals dann sehr hinderlich. Ja, natürlich gibt es dann auch Leute, die zu uns kommen, was weiß ich denn dann, um 4 Uhr nachts das ganze Haus irgendwie auf Trab halten, indem sie schreien oder so etwas und dann sagen, ich muss das jetzt aber machen, weil ich halt eben psychisch krank bin und die Diagnose habe. Und da gehen wir dann auch so vor, dass wir eigentlich immer diesen Menschen, also wir haben totales Verständnis dafür, dass jemand jetzt irgendwie da jetzt rumschreien muss oder sich in so einem Gefühlswirrwarr befindet oder bestimmte Erinnerungen hochkommen, dass man halt versucht, die irgendwie zu verarbeiten. Das kann mal sein, dass dann jemand schreit oder aggressiv wird oder so etwas. Aber dass die sich dann ausruhen darauf, dass die sagen, ich habe die Diagnose und deshalb muss ich das machen. So, da gehen wir ganz klar damit um, dass wir die Selbstbestimmung und die Verantwortung immer wieder auch zurückgeben und sagen, nee, du bist trotzdem noch verantwortlich für das, was du tust und du hast immer noch Verantwortung, auch wenn du jetzt irgendwie hier rumschreist und musst auch irgendwie bedenken, dass ja auch andere Leute im Haus leben und irgendwie müssen wir das geregelt bekommen, ob du jetzt rausgehst auf die Felder, also bei uns ganz in der Nähe vom Haus sind halt, ist halt ganz viel Natur und Felder, da kann man durchaus noch um 3 Uhr nachts rumlaufen und schreien, ohne dass jemand stört. Oder dass jemand in einen Sportraum geht und dort ist es relativ gut isoliert und man halt einem Boxsack seine Aggression auslässt oder halt schreit. Aber ganz klar geben wir die Verantwortung, also lassen wir es nicht zu, dass jemand einfach sagt, ich habe keine Verantwortung dafür, was ich jetzt mache, weil ich so die Diagnose habe und deshalb das jetzt machen muss. Zum Zweiten, mit Psychopharmaka ist es so, dass wir die auch ablehnen und wir auch die einzige Einrichtung sind, wo man Psychopharmaka absetzen kann. Natürlich ist es eine bescheuerte Idee, von einem Tag auf den anderen Psychopharmaka abzusetzen, sondern man sollte die bei der Wochen und Monate absetzen und das zumeist in Begleitung von ambulanten Ärzten und Ärztinnen. Und darin machen wir halt immer, also für uns ist es wichtig, die Leute sehr zu sensibilisieren darauf, was mit ihnen passiert, wenn sie absetzen. Dass halt immer darauf schauen, was verändert sich gerade, geht es mir damit gut, geht es mir schlechter, was verändert sich genau und ist es in Zusammenhang zu bringen mit dem Psychopharmaka absetzen. Und wenn wir zum Beispiel die Erfahrung haben, dass es jemandem erstmal schlechter geht damit, sagen wir auch durchaus mal, okay, jetzt geh mal lieber wieder mit deiner Psychopharmaka-Dosis höher, bis zu einem Zeitpunkt, wo es dir so wieder gut geht, dass du dir es zutraust, weiter abzusetzen. Also für uns ist es wichtiger, dass die Leute einmal absetzen und dann komplett abgesetzt haben und nicht, dass sie einfach unbedingt ganz schnell Psychopharmaka absetzen. Ja, dann ist eigentlich noch als viertens wichtig bei uns in der Arbeit, dass wir eine Quote haben. Und zwar 50% der Leute, die bei uns arbeiten, sind selbst Psychiatrie betroffen, waren also selbst in der Psychiatrie als Patienten und Patientinnen. Vor allen Dingen ist es wichtig und eine ganz wichtige Kompetenz bei uns in der Arbeit, dahingehend, dass nicht irgendjemand, der was studiert hat und jetzt denkt, der hat komplett das tolle Handwerkszeug irgendwie mitbekommen durch das Studium, bei uns die Arbeit kontrolliert, sondern eben Menschen, die selber in der Psychiatrie gewesen sind, die selber Zwangsmaßnahmen erlebt haben, die selber Psychopharmaka nehmen mussten und eben wissen, was es heißt, in der Psychiatrie gewesen zu sein. Und die sollen eben mindestens zu 50% die Arbeit bei uns kontrollieren. Das hat natürlich auch so eine Art Vorbildcharakter, also dass die Bewohnerschaft dann mitbekommt, dass es keine Krankheit, die ich mein ganzes Leben lang haben werde, sondern es ist auch möglich und das ist eine Phase, wo man dann, wenn man möchte, sich wieder ein stabiles Leben aufbauen kann danach. Und zugleich ist es auch im Kontakt oftmals eine Hilfe für uns, also wenn jemand weiß, mein Gegenüber hat was Ähnliches durchgemacht, wird einem viel schneller Vertrauen geschenkt und man findet eher schnell einen Zugang zu bestimmten, zu bestimmten Anteilen von diesen Menschen. Und schließlich, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir selbstverwaltet sind. Also bei uns gibt es zwar auf dem Papier eine Geschäftsführung, aber die ist für uns in der Arbeit überhaupt nicht relevant. Wir sind basisdemokratisch strukturiert und machen eben alle Arbeiten gemeinsam, entscheiden alles gemeinsam, sind also Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einem. Also wir machen die Verwaltungsarbeit, alle machen das, genauso die Buchführung, genauso entscheiden wir darüber, ob jetzt unser Gehalt gekürzt wird oder erhöht wird und so, also diese ganzen Sachen entscheiden wir. Genau, das kurz zum Weglaufhaus und ich möchte noch ganz kurz abschließend ein ziemlich bekanntes Experiment anführen und zwar das Rosenen-Experiment. Gründet sich auf dem Psychiater David L. Rosenhan. Der hat 1973 in der Zeitschrift Science den Bericht über ein außergewöhnliches Experiment veröffentlicht, das weit über die Fachwelt hinaus für Aufsehen sorgte. Der französische Philosoph Michel Foucault wünschte ihm im gleichen Jahr den Nobelpreis für wissenschaftlichen Humor. Der Grund war, dass 5 Männer und 3 Frauen sich den Status von Psychiatriepatienten verschafften, indem sie Ärzten erklärten, sie würden Stimmen hören, die die Worte leer, hohl und dumpf sagten. Das waren aber gesunde Leute, die diese Symptome lediglich beim Aufnahmegespräch vorspielten und danach nicht mehr. Es handelte sich dabei um Studenten der Psychologie in den 20ern, 3 Psychologen, einen Kinderarzt, einen Psychiater, einen Maler und eine Hausfrau. Und die suchten insgesamt 12 psychiatrische Krankenhäuser auf, forschungsorientierte ebenso wie alte. Manche waren personell unterbesetzt, andere hingegen waren gut ausgestattet. Und die Schauspielerei der Pseudopatienten beschränkte sich dann darauf, dass sie andere Namen angaben, aus Furcht, dass so eine Diagnose für ihre weitere berufliche Karriere hinderlich sein könnte. Und einige den falschen Beruf angaben. Ansonsten verhielten sie sich so normal, wie sie es gewohnt waren und wie es ihnen auch möglich war. Die Pflegeberichte registrierten sie dann auch als freundlich und kooperativ. Und trotzdem wurden sie nicht als Pseudopatienten entlarvt. Und es wurde auch nicht die andere ebenso richtige Feststellung getroffen, dass man sich die Symptome mit den vorhandenen Mitteln nicht erklären könne. Die Mitglieder in diesem Experiment waren zwischen 7 und 52 Tagen hospitalisiert, 19 Tage im Durchschnitt und alle wurden entlassen mit der Diagnose abklingende Schizophrenie. Das ist eigentlich auch deswegen so erstaunlich, weil während der ersten 3 Aufenthalte 35 von 118 Patienten der Aufnahmestation den Verdacht äußerten, dass es sich um keine echten Patienten handeln könne. Das Personal hingegen hat nie diese Idee gehabt. Was natürlich mit der Tatsache zusammenhängt, dass das Personal relativ wenig Zeit mit denen verbringt, Ärzte noch weniger und für Psychiater das ein geringeres Risiko ist, jemanden als krank einzustufen, als jemand krank ist, als gesund. Dieses Experiment wurde dann vorgestellt ärztlichen Mitgliedern eines Forschungs- und Lehrhospitals und sie wurden konfrontiert mit der Möglichkeit, in der Diagnosestellung ein Irrtum machen zu können, wofür natürlich diese Mitglieder gesagt haben, das kann bei uns niemals passieren und wir sind ja so ein Forschungs- und Lehrhospital, dass wir das sofort merken würden. Grund genug für Rosenan, dass er dieses Spiel und dieses Experiment auch bei ihnen machen wollte. Er hat dann angekündigt, dass innerhalb der nächsten 3 Monate ein oder mehrere Pseudopatienten auch bei ihnen auftauchen werden und er dann eben herausfinden möchte, wie viele davon entdeckt werden. Er hat dann Folgendes gemacht, er hat niemanden losgeschickt und das Ergebnis war dann, dass 41 von 193 Patienten nach Ansicht von mindestens einem Mitglied des Pflegepersonals trotzdem Pseudopatienten gewesen sein sollen. 23 Patienten wurden als Pseudopatienten entlarvt von mindestens einem Psychiater und immerhin noch an 19 von einem Psychiater sowie einem anderen Mitglied des Personals. Was Rosen denn in diesem Experiment selber teilnahm, besonders auffiel, war, einmal als abnormal abgestempelt, färbt dieses Merkmal die Wahrnehmung von der betroffenen Person völlig ein und man übersieht die normalen Anteile oder interpretiert sie falsch. Die Lebensgeschichte wurde dann so umgedeutet, dass sie mit der gängigen Schizophrenie-Theorie übereinstimmte. Das Personal schien von der Annahme auszugehen, wenn jemand schon innerhalb der Psychiatrie aufgenommen worden war, dann musste diese Person eben auch geistig krank sein. Und aufgrund dessen wurden dann auch Verhaltensweisen, die eigentlich relativ normal waren, wie zum Beispiel das Anfertigen von Notizen, als Ausdruck der Krankheit definiert. Und nie hatte erkennbar das Personal die Idee, dass irgendwelche Verhaltensweisen, die sie beobachten konnten, etwas mit dem Krankenhaus oder den Interaktionen zu tun haben könnte. An sich selbst stellten die Gesunden bereits nach kurzer Zeit sogenannte Depersonalisierungserlebnisse fest. Einer hatte sogar das Gefühl, unsichtbar zu sein. 71% der Psychiater und 88% der Schwestern und Pfleger sind bei ganz normalen Fragen von den Patienten einfach weitergelaufen, ohne sie zu beachten, was ein Verhalten ist, das in normalen Interaktionen so nicht vorkommt, auch wenn man keine Zeit hat. Und es konnte beobachtet werden, wie Pfleger Patienten verbal oder physisch misshandelten, solange sie sich nicht vom übrigen Personal beobachtet fühlten. Waren lediglich Patienten die Zeugen, so hinderte sie das offenbar nicht daran, rüde mit ihnen umzugehen, da eben Patienten nicht als glaubwürdig galten und gelten. Genau, und das wäre das Ende von meinem Vortrag. Genau. Und dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir eine kurze Pause machen, so 5 Minuten oder sowas. Und dann kann man ja mit der Diskussion anschließen.